So, okay, ich dachte, jetzt würde jemand anrufen, aber es klingelt nicht mehr. Komisch. Wollen wir kurz warten? Wollen wir eine Schweigeminute einlegen? Lassen Sie uns eine Schweigeminute einlegen. Ja? Okay. Liest du uns aus dem Buch Der Goldene Ritter vor? Moruk! Achso, ich wollte gerade türkisch reden. Da ruft sie mal an. Achso. Hallo? Ja, hallo? Salut. Hier ist der Manfred. Sind Jäke? Hi Manfred, hier ist Erwin. And hi Duke. Ich bin bei den Christen Deutschlands. Ja? So, wir haben da eine Telefonnummer. Ja? Und wir hören jetzt deine Internetradiosendung heute zum ersten Mal. Wir haben bis jetzt nur schlechte Erfahrungen von dir. So, und da wir Christen sind, unterstützen wir so einen Radiosender nicht. Ja? So. Tut mir, einen Moment bitte, tut mir leid, dazu müssen wir uns ganz kurz äußern. Ja, und zwar der Grund dieser, wie soll ich sagen, für euch schlecht erscheinenden Äußerung ist, dass wir hier mit einer großen Gruppe von Internetzuhörern, Zuschauern, Mitschreibern, wie auch immer, zusammen im Netz sitzen und uns amüsieren. Ja. Und wir sind ja gar nicht drauf hinaus, dass irgendwelche christlich oder katholisch, evangelisch, wie auch immer veranlagten Leute sich das anhören. Es ist ein freiwilliges Geschehen. Hier kann jeder nach Belieben anrufen, zuhören. Wer will, kann wegdrücken. Also heißt das, dass es natürlich auch Christen gibt, die hier anrufen und uns natürlich dann halt wohl nur verarschen wollen. Also was willst du, hallo? Du Penner? Hallo, hör doch bitte mal bitte zu. Ja, pass auf, damit will er sagen, ich übersetze nochmal. In Deutschland, Jugend heutzutage, ja? Sowas von fertig ist, ja? Wenn ich nach draußen gehe, ich muss, aha, aufpassen, dass mich keiner haut. Ja? Weil ich jetzt zum Beispiel so Sachen dann hab, die mein Vater trägt. Hallo, das ist nicht normal. Ja, hör mir zu. Ich gehe sonntags jedes Mal in die Kirche. Ja. Ich helfe wirklich in der Kirche und werde dafür verhaut. Ja. Das ist wegen Leuten wie dir. Aha. Wenn du so eine Scheiße hier erzählst. Aha. Entschuldigung, Jesus, ich wollte nicht Scheiße sagen. Okay, pass auf. Ey, hör mal zu. Ich glaube, du bist ein bisschen zurück und hängen geblieben, mein Freund. Ich bin nicht hängen geblieben. Ohne Scheiß. Ich glaube, bei dir ist echt mal was kaputt in der Birne. Sonst würdest du ja nicht Manfred heißen. Ja, und? Was ist Manfred für ein schlimmer Name? Ja, was ist Manfred? Manfred ist noch viel schlimmer, als wenn du jemanden ein Schimpfwort an den Kopf schmeißt. Hallo. Ja, was? Was hallo, Mann? Ich meine, wenn du so veranlagt bist, mein Freund, ne? Dann will ich nicht wissen, wie dein Vater veranlagt ist und früh rumgerannt ist, dass du seine Klamotten jetzt anziehst und mit denen rumrennst, Alter. Hey, Manfred. Manfred. Ja. Du siehst bestimmt voll aus wie so ein Eggbett mit eng Aldi Jeans, kariertes Hemd, Brille. Nein, Kick. Ja, Kick. Ja, und immer eine Schultasche in der Hand. Ey, bist du Schüler? Bist du Schüler oder studierst du? Top-Rosen und wie die alle heißen. Guck doch mal, wie die hier alle draußen rumrennen. Hallo, mein Freund. Manfred. Ja. Gehst du zur Schule oder studierst du? Ich studiere. Ich mache mein Abi. Was studierst du denn? Grad Biologie und noch? Kunde? Er sagt, nein, ich studiere. Halt mal. Du sagst gerade, ich studiere, ich mache mein Abi. Ja. Penner, hau ab aus der Leitung. Willst du uns verarschen oder was? Hallo. Wir wollten mit dir eine ernste Konversation treiben, aber du willst uns hier auf den Arm nehmen, Alter. Du studierst und machst Abi, du bist wir wollten hier vernünftig mit dir konversieren. Ja, aber deine Artikulation ist so paradox, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir mit deinen Argumenten hin sollen, mein Freund. Deswegen geh zurück in die Kirche und laber den Pastor vor. Digga, du solltest mal lieber in die Kirche gehen, deine Sünden erstmal ausbeten, dass du überhaupt anrufst, ja? Das mach ich auch. Weil telefonieren ist satanistisch, Mann. Das ist elektrisch, sowas darf nicht passieren. Sowas darf nicht passieren. So, tschüss. Nein. Und sieg heil. So. Ja.